Erster im siebten Jahr wurde Jojada mutig. Er holte 5 Anführer von Soldaten zu sich. Ihre Namen waren Asaja, Ismael, Asajahu, Masia und Elisaphet. 2. Diese Männer reisten durch das Land Juda. Sie sammelten die Leviten und die Chefs der Familien. Alle kamen nach Jerusalem. 3. Die ganze Gruppe machte im Tempel eine Abmachung mit dem König. Jojada sagte, der Sohn des Königs soll regieren. Gott hat das der Familie von David versprochen. 4. Jojada sagte, das müsst ihr tun. 1/3 der Priester und Leviten bewacht die Türen. 5. 1/3 bewacht den Palast des Königs. 1/3 bewacht das Jesu-Tor. Das ganze Volk bleibt in den Höfen vom Tempel. 6. Nur Priester und arbeitende Leviten dürfen in den Tempel gehen. Sie sind heilig. Das andere Volk muss draußen bleiben und auf Gott hören. 7. Die Leviten stehen mit Waffen um den König herum. Wer ohne Erlaubnis in den Tempel geht, stirbt. Bleibt immer bei dem König. 8. Die Leviten und alle Männer taten alles genauso. Jojada gab ihnen Befehle. Niemand dürfte nach Hause gehen. 9. Jojada gab den Anführern Speere und Schilde. Diese Waffen gehörten früher König David. Sie lagen im Tempel Gottes. 10. Er stellte alle Männer mit Waffen auf. Sie standen von der einen Seite bis zur anderen Seite. Sie schützten den Altar und den König. 11. Dann brachten sie den Sohn des Königs heraus. Sie gaben ihm die Krone und das Gesetz. Jojada und seine Söhne machten ihn zum König. Alle riefen, lang lebe der König. 12. Athalia hörte das laute Rufen vom Volk. Sie hörte die Soldaten und den Jubel. Sie lief schnell zum Volk in den Tempel. 13. Sie sah den König am Eingang stehen. Die Anführer und Trompeter waren bei ihm. Das Volk freute sich und blies Trompeten. Die Sänger machten Musik. Athalia zerriss ihre Kleider und schrie, Verrat! 14. Jojada rief die Anführer der Soldaten. Er sagte, bringt sie aus dem Tempel heraus. Tötet jeden, der ihr folgt. Aber tötet sie nicht im Tempel Gottes. 15. Die Soldaten nahmen sie fest. Sie brachten sie zum Tor vom Palast. Dort töteten sie Athalia. 16. Jojada machte eine Abmachung mit dem Volk und dem König. Sie wollten alle das Volk von Gott sein. 17. Dann ging das ganze Volk zum Tempel von Baal. Sie rissen ihn ab. Sie machten die Altäre und Bilder kaputt. Sie töteten Matan, den Priester von Baal. 18. Jojada gab den Priestern und Leviten wieder Aufgaben im Tempel. David hatte diese Regeln früher gemacht. Sie opferten Tiere für Gott und sangen Lieder. 19. Er stellte Wächter an die Tore vom Tempel. So durfte niemand hinein, der unrein war. 20. Dann holte er die Anführer und das ganze Volk. Sie brachten den König aus dem Tempel zum Palast. Der König setzte sich auf seinen Thron. 21. Alle Menschen im Land freuten sich sehr. In der Stadt war es ruhig. Athalia war tot.